Bitişen. Hallo, guten Hallo. Abend. Mein Name ist Kevser Göktaş. Ich bin die zuständige Ärztin für Sie. Bevor wir zu Ihren Beschwerden kommen, lassen Sie mich ein paar Informationen über Sie notieren. Okay, Okay. wie heißen Sie Ich heiße Alexandra Holtkamp. Alexandra Holkamp. Kamp, ja. Könnten Sie Ihr Vor- und Nachname langsam und kurz buchstabieren? Ja, Alexandra schreibt sich A Aha. L E X A N D R A. Ja, genau. Und Und? Holtkamp H O L T K Mhm. A M P. MP. Ja, ich bin eine Frau. Ja, okay. Alexandra Holtkamp. Ja. Ja. Frau Holtkamp, wie alt sind Sie? 38. 38. Ja, wo genau sind Sie geboren? Am 16. Dezember Mhm. 1983. Wie groß und wie schwer sind Sie? Ich bin 1,70 Meter groß und wiege 65 Kilo. 65, okay. Was sind Sie vom Beruf, Frau Holtkamp? Ich bin Lehrerin. Okay, welche Richtung oder welche Abteilung? In einer Grundschule. Okay, Grundschule, okay. Und wie ist Ihr Familienstand? Verheiratet. Haben Sie Kinder? Nein, keine Kinder. Keine Kinder, noch nicht. Okay. Danke schön für die Informationen. Frau Holtkamp, was kann ich für Sie tun? Welche Beschwerden haben Sie im Moment? Ja, also seit 3 Tagen geht es mir nicht gut. Ich bin müde und abgeschlagen, habe Schüttelfrost und auch Fieber. Das war jetzt heute Vormittag bis 39,4. 39,4, okay. Und ich habe starkes Schwitzen und auch etwas Durchfall. Okay, und Durchfall. Zuerst würde ich gerne wissen, wo haben das Temperatur, ja, das Temperatur oder das Fieber gemessen? Im Mund. Im Mund. Okay. Und Sie haben schon gesagt, Sie leiden unter Durchfall. Wie viel müssten Sie auf die Toilette gehen oder wie viel Mal Ja, haben Sie war Durchfälle? jetzt vielleicht seit gestern, seit einem Tag, 7 Mal, 8 Mal. 7, 8 Mal. Ja. Okay. Haben Sie Ungewöhnliches bemerkt in Ihrem Stuhl? Ihrem Stuhl, zum Beispiel Blut oder Nein, nein, kein Blut. Nein, kein es Blut. ist einfach sehr flüssig, Oder sehr flüssig. sehr flüssig. Okay. Und haben Sie Ungewöhnliches etwas gegessen, zum Beispiel andere Dinge gegessen? Hühner, Mayonnaise, Eier? Nichts Nichts. Besonderes. Nichts Besonderes. Ich habe das gegessen, was mein Mann gegessen hat. Dem geht es gut. Dem geht es gut. Vielleicht. Okay, kein Problem, hat Ihr Mann. Okay. Ja, seit 3 Tagen. Sind Sie im anderen Ort, zum Beispiel sind Sie im Ausland gewesen, in etwa 3 Tagen oder in Deutschland? Ja, Waren Sie? ich war vor ungefähr 5 Wochen, bin ich. 5 Wochen, ja, 4 bis 5 Wochen bin ich von einer Reise zurückgekommen. Da war ich in Vietnam und Kambodscha. Vietnam. Okay. Kambodscha. Okay. Ja, okay. Aber sind die wichtige Impfungen schon gehabt, ja? Oder haben Sie schon wichtige Impfungen gehabt. Für diese Reise war ich vorher bei einem Tropenmediziner und Aha, ja. mir die notwendigen Impfungen gegeben. Ich habe auch Tabletten gegen Malaria eingenommen. Ja, okay. Allerdings habe ich die 4 Tage nicht genommen, weil ich so auch einen starken Magen-Darm-Infekt hatte. Und da konnte ich die gar nicht nehmen. Mir war so schlecht. Das war ungefähr 4 Tage, habe ich die Tabletten da nicht genommen. Das war in Kambodscha. Kambodscha, ja. Okay. Ja, okay. Ich verstehe. Und ist ihr Fieber dauerhaft da oder hat wellenförmig? Also jetzt seit 3 Tagen, ich habe immer gemessen, morgens ist es etwas niedriger, aber gegen Abend war es, wie gesagt, über 39. Aber es war jetzt die letzten 3 Tage immer Fieber. Okay. Letzten 3 Tagen. Okay. Ist Ihnen übel? Ja, also mir ist schon auch schlecht, aber ich habe jetzt nicht erbrochen, aber ich habe keinen Appetit bei dem Fieber. Ich kann nicht essen. Nicht erbrochen, aber kein Appetit. Okay, ich verstehe. Ja, okay. Und haben Sie irgendwelche Schmerzen? Ja, Vielleicht leiden Sie ja auch. meine Muskeln tun weh, so wie starker Muskelkater. Und auch die Gelenke schmerzen. Also ich möchte mich nicht bewegen, das tut alles weh. Okay, aber leiden Sie keine Kribbeln oder Taubheitsgefühl oder Nee. andere Dinge? Nee, Nicht. Ja. habe ich nicht. Okay. Haben Sie wegen Fieber etwas eingenommen oder wegen Ihrer Beschwerden etwas eingenommen Nein, als Medikamente? bisher habe ich nichts eingenommen. Ich nehme ungern Medikamente ein. Ich nehme eigentlich keine Schmerztabletten ein. Aber jetzt war mir das doch zu lange und zu hoch. Deswegen bin ich jetzt ins Krankenhaus gegangen. Okay. Und sind Sie gegen Hepatit A oder Hepatit B schon einmal geimpft? Ja, das hat alles der Tropenmediziner gemacht. Ja, okay. Sie haben schon gemacht. Mit Okay. Einschränkungen bekommen. Okay, würden Sie etwas auch hinzufügen als weitere Beschwerden? Nö, also das habe ich, glaube ich, alles gesagt, was ich für Beschwerden habe. Wichtiger. Okay, Frau Holzkamp. Jetzt würde ich gerne über Ihre andere Vorgeschichte etwas fragen. Ja. Ja? Leiden Sie an chronischen Erkrankungen? Ich meine Bluthochdruck, Zuckerkrankheit oder erhöhte Blutfettwerte. Sie sind sehr jung, aber ich muss auch fragen. Ich habe eine Schilddrüsenvergrößerung. Da gibt es auch einen Knoten in der Schilddrüse. Wird immer kontrolliert und ich musste auch ein Medikament nehmen. Was nehmen Sie dagegen ein? Das Medikament heißt Eutyrox. Da steht hinter 75. Dann Fünfundsiebzig. nehme ich morgens eine Tablette ein. Okay. Und was noch? Sonst nehme ich keine Medikamente ein. Keine Medikamente, okay. Bei Bedarf oder regelmäßig Nein. nehmen Sie keine Medikamente ein. Okay. Und gibt es andere chronische Erkrankungen? Nein, chronisch nicht. Ich bin als Kind operiert worden. Welche Operation Ja, da hatte ich eine Mandeloperation. Da war ich 11 Jahre alt. war Weil ich oft eitrige Angina hatte und die hat dann auch zu einer Nierenentzündung geführt. Und da hatte ich häufiger dann auch Infekte und das war nicht so gut. Zuletzt hatte ich vor 5 Jahren eine Nierenentzündung und da hatte ich auch hohes Fieber. Nierenentzündung, ja. Okay. 13, mit 13 Jahren bin ich am Blinddarm operiert worden. 13 Jahren, ja. Sie war 11 Jahre alt, ja. Sie haben schon Mit gesagt. 11 Jahren bin ich an den Mandeln operiert worden. Am Blinddarm auch. Mit Blinddarm-OP auch. Mandeln und mit 13 Jahren am Ah, Blinden. ach ja, jetzt. Okay, Entschuldigung. 13 Jahre Blinddarm-OP. Okay. Okay, sind Sie gegen Covid-19 schon mal geimpft? Ja, Schon geimpft? ich bin geimpft dreimal und hatte im letzten März hatte ich auch eine Covid-Erkrankung. Das war ist aber gut verlaufen. Da Okay. alles gut. Sehr gut. Okay. Und gibt es in Ihrer Familie, chronische Erkrankungen? Ich meine, Ihre Vater, Mutter, Geschwister, Kinder. Mein Vater ist 67 Jahre alt und er hat seit 4 Jahren hat er Leukämie. Nochmal, könnten Sie nochmal sagen? Blutkrebs. Ich glaube, Leukämie heißt das. Leukämie, Leukämie, okay. Aber er lebt noch, ja? Ja, es geht eigentlich ganz gut. Er wird Ja. behandelt und ist in Kontrolle. Ja. Sehr schön. Meine Mutter Und ist 66 Jahre alt. Die hatte, als sie 46 Jahre alt war, hatte sie Brustkrebs. Das ist operiert worden und behandelt worden und wurde kontrolliert, aber das ist seitdem ist das unauffällig. alles nur. Ja. Auch sehr gut. Ja. Und haben Sie Geschwister? Ja, eine Schwester, die ist 36 Jahre alt, die hat Asthma. 36 Jahre Asthma. Okay. Okay, ich verstehe. Ja, okay. Und gehen Sie zum regelmäßig Frauenarzt oder besuchen Sie regelmäßig Frauenarzt? Mache ich regelmäßig. Einmal im Jahr gehe ich auch zum Urologen und lasse die Niere kontrollieren. Nieren. Und das war zuletzt aber soweit in Ordnung. Aber der letzte schwere Infekt war vor 5 Jahren ungefähr. Ja, Sie haben schon gesagt, ja, Nierenentzündung vor 5 Jahren. Ja, wissen Sie, gibt es irgendwelche Auslöser für Ihren Nierenentzündung? Man hat damals gesagt, aufgrund, weil ich so oft Mandelentzündungen hatte, Ah ja. Angina, und dann deswegen wurden die Mandeln dann operiert. Ja, Sie haben schon gesagt, ja. Danach war das ganze Zeit gut, aber jetzt vor 5 Jahren hatte ich wieder eine Entzündung und aber die wurde gut behandelt und ich musste mich schonen und seitdem ist das alles in Ordnung. Okay, ich verstehe, ja. Und haben Sie etwas bemerkt, zum Beispiel Scheidenausfluss oder etwas? Nee. Haben Sie das bemerkt? Ja, alles nur. Okay. Schlafen Sie gut, Frau Ja, Holtkamp? normalerweise schlafe ich gut. Die letzten 3 Nächte habe ich nicht gut geschlafen, wegen Fieber. Okay, ich verstehe. Sie haben auch schon gesagt, leiden Sie an zurzeit Appetitlosigkeit, ja, und Durchfälle. Ja. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen? Ich habe jetzt so stark geschwitzt und wahrscheinlich etwas wenig getrunken. Also ich habe jetzt in den letzten 2 Tagen relativ wenig Wasser gelassen. Aber ich glaube, ich habe zu wenig getrunken. Ja, Aber ich deswegen. habe keine Schmerzen beim Wasserlassen. Ja, okay. Okay. Und haben Sie Stress auf der Arbeit oder im Leben, die Sie belasten? In der Schule ist immer Stress. Ja, Sie haben recht. Aber sonst im Leben habe ich keinen Stress. Aber in der Schule ist schon immer viel, ja. Ja, Geschäftigkeit oder was, ja. Im Leben keine. Okay. Sie haben schon gesagt, Sie nehmen nur Ötrox und ansonsten gibt es keine Medikamente. Nehmen Sie, ja. Und rauchen Sie, Frau Holtkamp? Nein, ich rauche nicht. Noch nie geraucht im Nein. Leben. Sehr schön. Und trinken Sie Alkohol? Ja, mal ein Glas Wein, aber das ist selten. Vielleicht ein Glas pro Woche. Ein Glas Wein pro Woche. Okay, sehr schön. Und seit wann trinken Sie so? Ja, seitdem ich im Studium war, seitdem ich an der Universität war. Okay. Okay. 20 Jahre oder was? Ja. Okay. Sind Sie gegen etwas, sind Sie allergisch gegen etwas? Wissen Sie? Nein, Keine. alles Okay. vertragen und bisher die Medikamente, die ich mal nehmen musste, die habe ich alle vertragen. Okay, sehr schön. Und auch möchten Sie etwas hinzufügen oder haben Sie Fragen an mich? Ja, ich weiß jetzt nicht, was das sein kann. Ist das wieder die Niere oder ist das, habe ich das irgendwie aus Kambodscha mitgebracht oder? Ja, vielleicht. Ja, es ist sehr früh, etwas genauer zu sagen. Aber ja, zurzeit, würde gerne sagen, Sie leiden an irgendwelche Gastroenteritis. Ja. Ja, vielleicht. Ja, es geht um auch Ihre Reise. Ja. Das kann auch sein. Ja, deswegen zuerst würde ich gerne ein paar Untersuchungen durchführen. Ja. Ja, danach können wir nochmal besprechen, ja, Okay. Frau Holtkamp. Gut. Das können wir so machen. Prima. Ja. Gut. Ja, brauchen Sie jetzt etwas Zeit zum 5 Minuten, der Rest ist Okay. ja. Okay. Danke Belegen an schön. Ihre Frage. Ich habe keine Frage. Es wurden, glaube ich, auch viele Fragen gut gestellt. Ja. Ich komme sofort wieder. Ja? Okay, bis gleich. Ja. Hallo, guten Abend. Ich habe eine neue Patientin eingenommen. Ja. Alexandra Holtkamp ist eine 38-jährige Patientin. Sie hat bei uns wegen Müdigkeit und Fieber seit 3 Tagen vorgestellt. Und sie leidet an auch Diarrhoe. 7, 8 Mal hat sie. Aber sie hat kein Blut bemerkt, nur sehr flüssig war Stuhl. Und sie hat auch vor 4 oder 5 Wochen eine Reise gemacht in Vietnam, in Kambodscha. Okay. Ja, sie hat manche Prophylaxie geachtet, zum Beispiel Malaria oder Hepatit A-B-Impfungen schon gehabt. Und die Malaria-Prophylaxe hat sie konsequent gemacht? Sie hat genommen, aber vorletzte 4 oder 5 Tagen hat sie nicht richtig angenommen, ja, Malaria-Prophylaxe, Sie hat ein Malaria-Medikamente, ja. hat die Behandlung unterbrochen. Ja, genau. Okay. Wegen Darmprobleme oder was, ja, Magen-Darmprobleme. Ja, und sie leidet, sie klappt überall auch Muskelprobleme. Myalgie, vielleicht können wir sagen, Also Muskel. die Patientin klagt über Myalgien Myalgien, ja, genau. und Arthralgien. Ja, sie haben nicht. Also. Ja. Kann sagen, sie klagt über Myalgien und Polyarthralgie, also Gelenk- und Muskelschmerzen. Ja, sie haben nicht. Recht, Myalgien und Arthralgien. Okay, gut. Ja, Polyarthralgie. Ja. An Vorerkrankungen, sie leidet an Schüttrauma. Ja. Ja, Schüttrauma. Eine normale Struma oder eine Stromanodosa? Schüttrauma-Nodosa. Sie hat schon Oder? gesagt, Knoten. Wurde festgestellt, aber kontrolliert. Nimmt sie Ja. ein Medikament ein? Ja, natürlich Ötrox nimmt sie, Ja. 75 Mikrogramm täglich. Ja, ansonsten gibt es keine Medikamente, Ja. die sie regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen. Und Und an Vorerkrankungen ist Nierenentzündung bekannt, häufige Nierenentzündung. Ja, im Kinderalter hat sie auch mehrmals Mandelentzündung gehabt. Dann ja, Angina tonsillaris oder tonsillis. Angina tonsillaris, ja. Ja, wahrscheinlich als Streptokokkeninfekt. Ja, genau. Und diese Nierenentzündung, ist das eventuell eine Pyelonephritis oder eine Glomerulonephritis? Lässt sich das irgendwie schon differenzieren oder müssen wir da noch schauen? Ja, Akte oder Akte überprüfen, eher Akte. Ja, Sie haben recht. An OP oder an Operationen ist eine Appendektomie bekannt. Und ihr Vater leidet an Leukämie und ihre Mutter leidet an Mammakarzinom. Ja, ist das akut für das Mammakarzinom oder? Nee, sie war 46 Jahre alt, aber einen OP gehabt und alles in Ordnung. Und an Operationen bei der Patientin, Sie haben berichtet, sie hat eine Appendektomie gehabt. Hat sie noch eine Operation gehabt? Und ja, Tonsillektomie, als sie Kind war, eine Tonsillektomie. Wahrscheinlich aufgrund der rezidivierenden Angina, Tonsillitis. Ja, sie haben nicht. Ja. Und auch Schwester leidet, ihre Schwester leidet an auch Asthma-Bronchiale. Okay. Sie besucht regelmäßig Urologen und Frauenarzt. Gynäkologische Anamnese ist unauffällig. Und die Niere, ist die seit der Operation in der Kindheit, sind die Nierenentzündungen kontrolliert oder gab es Rezidive oder erneute Nierenentzündungen? Ja, ihre Nieren werden regelmäßig kontrolliert. Ja. Jährlich. Ja. Aber vor 5 Jahren hatte sie auch sehr wichtige Pyelonephrit oder Glomerulonephrit. Okay. Aber ja, zurzeit gibt es keine Probleme. Gut. Was denken Sie, was ist Ihre Verdachtsdiagnose? Ja, meine Verdachtsdiagnose ist Typhus. Ja, Typhus kann das sein. Oder ja, eine Gastroenteritis können wir auch sagen. Eine Gastroenteritis kann das möglich sein. Akute Gastroenteritis, meine Verdachtsdiagnose. Kann es auch eine Pyelonephritis sein? Pyelonephritis. PIBA gibt es. Aber ja, warum nicht? Kann es auch eine Malaria sein? Malaria, ja, Fieber hat sie, aber Durchfälle gibt es in Malaria. Sie hat eine Tropenanamnese. Sie war in Vietnam und Kambodscha und musste ihre Malaria-Prophylaxe für 4 Tage unterbrechen. Ja, sie hat nicht. Kann ein Hinweis sein, dass eventuell sie sich doch eine Malaria-Infektion hat. Manchmal ist das einzige Symptom einer Malaria, ich habe es schon selbst erlebt, nur eine Diarrhoe. Diarrhoe? Gibt es auch Patienten, die gar kein auffälliges Fieber haben, sondern die haben eine Diarrhoe. Dann ist in der Vorgeschichte wichtig, natürlich zu erfragen, ob Tropenaufenthalte waren. Also ich glaube, eine Verdachtsdiagnose Richtung Malaria herstellen, Richtung Typhus. Eines gastrointestinalen Infekt, eines Keimes, eventuell auch einer Pyelonephritis. Ja, okay. Also bei der Vorgeschichte der Tropenreise natürlich vielleicht vorrangig eine Tropenkrankheit ausschließen. Ja, die haben nicht. Okay. Ja. Oder gibt es bei den Kolleginnen und Kollegen Widerspruch? Ja, Modell, ja. Ne. Warum nicht? Ja. Gut, wichtig ist mir nur, dass Sie versuchen, die Differentialdiagnose, differentialdiagnostischen Maßnahmen zu machen. Okay, gut. Ja. Also ich finde, Sie haben das in der Anamneseerhebung sehr schnell das Fieber eingegrenzt, auch mit der Reise. Ich habe extra noch gesagt, ich habe die Malaria-Prophylaxe unterbrechen müssen. Ja. Gut, wir haben Typhus genannt, wir haben Malaria genannt. Bei Schigellen haben wir ja häufiger Gestühle, Ja, bei schön. Typhus in der häufiger nicht, aber auch das ist sehr, ein sehr buntes Bild in der Symptomatik. Ja. Achten Sie ein bisschen noch darauf, dass Sie die Fachbegriffe nennen. Sie klagt über Muskelschmerzen. Dann bitte sagen Sie, klagt über Myalgien, über Arthralgien. Das ist der Vorstellung jetzt ja bei dem Oberarzt ganz wichtig, dass Sie das übersetzen sozusagen in die medizinische Sprache. Aber sonst finde ich, haben Sie das gut gemacht. Und haben das systematisch gemacht und alles Wichtige abgefragt. Ob die richtigen Schlüsse am Ende gezogen werden, ist nicht so entscheidend. Es ist ja keine medizinische Fachprüfung, sondern wichtig ist nur, dass Sie versuchen, bei so einem Zustand, ein Status febrilis oder febrilen Temperaturen nach Tropenaufenthalt, zumindest daran zu denken, dass es eine Tropenkrankheit sein kann, vielleicht benennen und dann auch sagen, das werde ich dann durch die und die Untersuchungen weiter eingrenzen. Aber natürlich auch noch an die Niere denken, weil sie Niere eine Vorgeschichte bildet bei der Ja, Patientin. ja, Deshalb habe ich extra das mit der Niere noch in der Vorgeschichte eingebaut, damit es nicht so einfach ist. ja, okay. Okay, danke schön.